Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Loud. Lässig. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Club-Ding. Die Sounds of the Underground in the Mix. Heute hört ihr eine Stunde lang Armin van Buuren in the Mix. Er bringt die Welt seit Jahren zum Tanzen und ihr hört ihn heute hier bei uns im Radio. Wir starten mit Purple Disco Machine und Alison Goldfrapp, Dream Machine. Und das ist wirklich der Signature-Sound von Purple Disco Machine. Hört man direkt am Anfang raus, wer das sein könnte, dann so ein bisschen Funky Beats und Blubby Poppy Vocals, ist eine geile Nummer geworden. Direkt danach für euch Systec on Topic mit Nobody Like You, Topic Extended Edit. Und der ist auch am 7. hier bei uns in der Region. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Thank you. unser Ding. Club-Ding. Oh. Clubding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. Ihr hört das Clubding. Ihr hört die Sounds of the Underground in the Mix. Und das, was ihr hört, ist Raul Vidal und Lukas Aoki mit Cucuachu. Das ist der Boy Oh Boy Remix. Und dieser Track bei Sonne, 27 Grad, leichte Brise, das Meer vor unseren Füßen und entspannt in den Sonnenuntergang dancen. Das wär's, oder? Wir machen gleich so weiter mit Zerp, Ape Drums und Jeremiah im Clubding in Love Today. Das ist der Android Extended Remix für euch. Und Zerp ist ja mit Marquee und Location Top Playlist Artist und liefert einen Hit nach dem anderen und dieser wird garantiert auch einer. Direkt danach habe ich für euch Crude Colors und I Can't Forget You. Das packen wir direkt auf unsere Sommerpool-Liste gleich noch mit drauf. Ihr hört das Clubding. Unser Ding. Club-Ding. Oh. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Club Ding. Club Ding. elektronischen Tracks. Fitzpatrick mit Friday, I'm in love. A-Log, Playlist-Künstler, Deep Down, ist so ein Feature auf diesem Banger Kiss. Gibt wirklich seinem Produzenten ein bisschen Hirn dazu. Also absolute Killer-Kombi. Ist eine richtig geile Nummer geworden. Jetzt für euch noch viel mehr, noch viel geilere Nummern, weil ein Name garantiert Qualität und garantiert auch so ein bisschen Scheppern. Heute bei uns im Club Ding. Eine Stunde lang in the Mix. Die Legende der elektronischen Musik. State of Trance bringt Armin von Buuren seit Jahren die Welt zum Tanzen. Und jetzt ist er in den nächsten 60 Minuten hier on the air im Club Ding. Yeah.

with the rainbows and the unicorns. Just bring back the techno. Bring back the techno. We'll be right back. is trying to persuade the prince that he should do his duty. To impress him, Vishnu takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." We'll be right back. my only drug. Yeah. cause you're